Aufgabe 14. Gleich meldet sich Beate, eine alte Freundin bei Ihnen, und bittet Sie, ihr die Vorgehensweise beim Tapezieren zu erklären. Beantworten Sie Ihre Fragen. Tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Leerzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie ein Muster für Ihren Redebeitrag. Danach geht das Gespräch weiter und Sie geben Beate weitere Tipps. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Hallo? Hallo Werner, wie gut, dass ich dich erreiche. Ich wollte gleich anfangen, das Zimmer zu streichen. Könntest du mir noch mal schnell sagen, was ich alles beachten muss? Guten Tag, Beate. Kein Problem. Hast du denn schon alles im Zimmer abgedeckt? Ja, das habe ich schon gemacht. Aber was mache ich noch mal mit den Fußleisten? Und da sind auch noch die Fensterrahmen. Könntest du es mir noch einmal erklären? Am besten Schritt für Schritt. Die Antwort könnte lauten: Also, die Fußleisten musst du mit dem Abdeck-Kreppband abkleben. Kleb die Fensterrahmen am besten auch mit dem Kreppband ab, damit keine Farbe drankommt. Kreppband, alles klar. Und wie mache ich das mit den Lichtschaltern und mit den Steckdosen? Soll ich diese auch mit Kreppband abkleben? Die Antwort könnte lauten: Nein, die Lichtschalter solltest du am besten abmontieren. Montier auch die Steckdosen ab. Aber schalte vorher unbedingt den Strom ab. Gut, natürlich, ich möchte ja keinen Stromschlag bekommen. Aber dann kann ich endlich mit dem Streichen beginnen. Womit fange ich denn am besten an? Die Antwort könnte lauten: Normalerweise fängt man in den Ecken an. Streich zuerst die Ecken. Danach kommt der Rest. Oh gut, ich fange in den Ecken an. Aber da komme ich mit dem Farbroller nicht so gut hin. Die Antwort könnte lauten: Nimm dafür besser den Pinsel. Mit dem Pinsel kommst du sehr gut in alle Ecken. Du hast natürlich recht. So mache ich das. Und wie gehe ich dann weiter vor? Die Antwort könnte lauten: Danach nimmst du den Farbroller und streichst die restliche Wand. Benutz bitte den Farbroller zusammen mit der Teleskopstange. So kannst du viel leichter streichen.